Schon aus diesen wenigen Zeilen leuchtet hervor, dass der ganze unglückliche Feldzug von 1859 im Wesentlichen ein Werk der Freimaurer ist. Aber die ungarischen Freimaurer gaben sich mit dem Endergebnis, das sie und ihre Mitverschworenen sehr enttäuschte, nicht zufrieden. Sie arbeiteten hartnäckig auf einen neuen italisch-ungarischen Krieg hin, dessen Bedingungen am 8. September 1860 zwischen den Brüdern Klapka, Ladislaus Tilicki und Kossuth einerseits und Cavour andererseits festgelegt wurden. Auch an dem Kriege vom Jahre 1866 haben die Freimaurer ihren tatsächlichen Anteil. Es genügt der Hinweis auf die Brüder Klapka und Graf Theodor Klapki, denen noch eine ganze Reihe von Namen hinzugefügt werden könnte. Diese Tätigkeit ungarischer Freimaurer stammt übrigens noch aus einer Zeit, wo es gar keine festen maurerischen Organisationen in Ungarn gab. Erst am 30. Januar 1870 wurde unter dem Großmeister Bruder Franz Pulski eine Johannes-Großloge errichtet und 1871 der ungarische Großorient gegründet. Diese Gründung ging von Frankreich aus, vom Grand Orient de France. Für Ungarn kam also, wie der Großmeister Bruder Pulski gelegentlich betonte, das Licht aus dem Westen. Nur der Triumph des französischen Geistes kann Ungarn zum Heile führen. Wie dieses Heil in Wirklichkeit aussieht, hat im November 1918 Bruder Michel Graf Karoly glänzend bewiesen. Am 23. März 1886 vereinigten sich dann die beiden maurerischen Behörden zur symbolischen Großloge von Ungarn, die also sowohl die Johannislogen als auch die Hochgrade der schottischen Lehrart, das heißt also vom 4. bis zum 33. Grade, umfasst. Nach dieser Feststellung kann es für uns eigentlich keine Überraschung mehr geben. Es kann uns nicht verwundern, dass ungarische Brüder auf den die Weltrevolution ankündigenden und vorbereitenden Kongressen in Paris 1889 und 1900 das große Wort führen. Es wundert uns auch nicht, dass der portugiesische Revolutionär Dr. Sebastian Magalhães Lima von der ungarischen Großloge nach Pest eingeladen und dort feierlichst empfangen wird. Den aufmerksam lauschenden Zuhörern hielt er eine Rede äußerst lehrreichen Inhaltes. Das war kurz nachdem die Freimaurer in Portugal das Königtum gestürzt und die Republik eingeführt hatten. Der Inhalt der Rede ist nicht bekannt geworden. Dagegen soll hier ein kurzer Bericht wiedergegeben werden, den die ungarische Großloge an das internationale Freimaurerbüro in Neuenburg in der Schweiz einsandte, worin es heißt: Die treuen Anhänger der königlichen Kunst haben in unserem Vaterlande schwere Stunden vor sich. Von dem Pflichtbewusstsein, der Opferwilligkeit und von der Disziplin unserer Brüder, die auf getrennten Pfaden wandeln müssen, hängt die Zukunft Ungarns ab. Möge niemand, durch profane Mitteilungen verwirrt, ein vorschnelles Urteil über manche unserer Brüder fällen. Denn oft setzen gerade diese ihr Bestes ein für den Sieg unserer Sache. Dieser Bericht stammt aus dem Jahre 1912. Er spricht für sich selbst und bedarf kaum irgendeines Zusatzes, wenn man es versteht, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Im höchsten Grade bemerkenswert ist auch der Besuch der ungarischen Großloge, den sie ihren serbischen Brüdern kurz vor Ausbruch des Weltkrieges abstattete. Die Bestrebungen der Freimaurer Serbiens mussten der ungarischen Großloge, mussten allen ungarischen Freimaurern bekannt sein. Und trotzdem dieser Besuch? Es sei daran erinnert, dass der serbische Freimaurer Dr. Radoslav Kacmirovic auf seiner wiederholt genannten Rundreise zu den Logenzentren Europas zuallererst Ofenpest aufsuchte. Und es sei weiters hervorgehoben, dass es keine Persönlichkeit auf der ganzen Erde gab, die in Ungarn und namentlich in den Freimaurerkreisen mehr verhasst gewesen wäre als der ermordete Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Und zum Abschluss dieses Aufsatzes sei hier noch kurz die Tatsache festgehalten, dass die freimaurerische Tageszeitung Wilag, also die Welt, in Ofenpest im Januar 1919 die Wahl des englischen Großmeisters Herzog von Klonauk, des Bruders Eduards des VII., zum König von Ungarn empfahl. Desselben Bruder Herzog von Klonauk, den auch ein Teil der englisch-amerikanischen Tschechen noch während des Weltkrieges für den tschechoslowakischen Königsthron in Aussicht genommen hatte.